Zweitens Politik. Das geistige Jiu-Jitsu im Kampfe des Judentums gegen das Deutschtum. Zu den Studentenkrawallen an der Wiener Universität. Der Mensch des fassenden Geistes, der in der biologischen Entwicklung der Menschheit auch stets der körperlich Starke und mithin Redliche sein wird, ist gewohnt, im Kampfe mit seinen Gegnern den Schwung des Armes wider den des Feindes, den Schwertstreich gegen den Schwertstreich, die Kraft gegen die Kraft zu steigern und zu stählen. So wird er denn entweder im Kampfe gegen den Stärkeren unterliegen oder aber durch die offene, fassende und zuschlagende Kraft seines Geistes, Blickes und Armes als Sieger aus allen Fäden hervorgehen. Diese Art des Kampfes bleibt dem von Haus aus Schwachen und körperlich Minderwertigen versagt. So muss er denn im Kampfe ums Dasein auf Mittel sinnen, die ihm das ersetzen helfen, was ihm an zuschlagender Gewalt und Überlegenheit angeborener Kräfte gebricht. So wird dieser denn im Laufe der Jahrtausende ganz einfach biologisch dazu gezwungen, auf all das seine Aufmerksamkeit zu verwenden, was ihm auf dem Umwege über ein Erkennen und Verstehen der seelischen Art und Verfassung des Gegners, der schlichten und im Grunde gleichförmigen und leicht durchschaubaren Kampfmethoden desselben, Geist und Art des Feindes zur Überwindung preisgibt. Hier haben wir unbestreitbar die biologischen Wurzeln aller psychologischen Begabung im völkischen Leben, die denn auch aus allen unterdrückten Völkern und Rassen durch den Druck der Siegervölker gleichsam herausgepresst wird, wohingegen der starke ehernes Festhalten, Folgerichtigkeit und was man gemeiniglich logisches Denken nennt, zu höchster Blüte emporsteigert. Ein Musterbeispiel solch psychologischer Begabung und daraus entspringender Kampfweise bietet uns die Rasse der kleinen und eher schwächlichen Japaner. Und so haben sie denn auch ihre Kampfweise zu wissenschaftlicher Vollendung gebracht, die gemeiniglich darin besteht, dass sie den Schlag des Gegners nicht durch Schlag und Gegenschlag erwidern, sondern dass sie aufgrund hochentwickelter anatomischer Kenntnisse durch einen überraschenden und völlig unerwarteten Griff oder Schlag einzelne Körperteile lähmen oder aber den Gegner mit der Wucht seines eigenen Schlages zu Boden reißen. Diese Kunst aber, der Wucht eines feindlichen Wollens und Tuns nicht offen entgegenzutreten, sondern sie im Gegenteil zu steigern, zu verschärfen und durch geheime Lenkung abzulenken, ist auf geistiges Gebiet übertragen die Kampfweise des Juden gegen den Deutschen. So wird der Jude denn, völlig entsprechend der japanischen Methode, stets den wunden Punkt der deutschen Organisation lähmend und vernichtend zu packen wissen, oder aber in souveräner Kenntnis und Vergewaltigung der deutschen Art den Schlag des Deutschen ihm gleichsam heimlich die Hand lenkend und ablenkend so zu dirigieren wissen, dass diesen die eigene Wucht schmählich zu Falle bringt. Zu solchem Zwecke muss im völkischen Kampfe, wo ja nicht der Einzelne gegen den Einzelnen, sondern die Masse gegen die Masse steht, der Jude allüberall über Helfershelfer im feindlichen Lager verfügen, die Bismarck, der letzte getreue Eckhart seines nunmehr ratlos gewordenen Volkes, mit einer genialen Metapher aus der militärischen Fachsprache die Abkommandierten zu nennen wusste. Und in der Tat, wo in aller Welt der Jude den Kampf gegen fremde Völker aufzunehmen hat, überall und immer da wird er entweder seinesgleichen in die feindlichen Reihen einzuschmuggeln wissen oder aber böse und verräterische Elemente mit der Macht von Schmeichelei, Überredungskünsten und dem allgewaltigen Golde sich willfährig machen, die der kindlich ahnungslose Deutsche niemals erkennt und durchschaut, von ihnen in teuflischer Ausnützung seines so leicht lenkbaren Gemütes immer wieder der Vernichtung anheimgegeben. Und so lange wird der Kampf des unglückseligen, vergewaltigten deutschen Volkes ein völlig hoffnungsloser sein und bleiben, als er den Feind unter der Maske des treuesten Gefährten, Ratgebers und Lenkers nicht zu durchschauen lernt. Dazu aber bedürfte er jener psychologischen Begabung, die ihm, dem jahrhundertelang unter seinesgleichen unbekümmert und sorglos dahinlebenden, heutigen Tags noch immer versagt ist. Dies die größte Tragik im Kampfe der beiden Rassen, in welchem die scheinbar Starken gleichsam nackt, die scheinbar Schwachen gleichsam von Kopf zu Füßen gepanzert und obendrein noch unsichtbar den furchtbar ungleichen Kampf zu führen durch ihre biologischen Grundanlagen bestimmt sind. Je mehr sich der Deutsche gewöhnt, von seiner wenig berechtigten Siegeszuversicht abzulassen, je früher er erkennen lernt, wie hoffnungslos und vergeblich sein Kampf bei seiner heutigen soziologischen und psychischen Verfassung bleiben muss, desto eher kann die Errettung kommen. Kraftgefühl aber, das sich der eigenen Ohnmacht in überheblicher Zuversicht niemals bewusst wird, ist der sicherste Weg zum Untergang. Da haben wir die Deutsche Universität der einstigen Reichshaupt- und Residenzstadt Wien. Wie hat der Umsturz die Physiognomie dieser uralten Stätte deutscher Wissenschaft in der kürzesten Zeit zu verändern und zu verzerren vermocht? Die fremdrassigen Eindringlinge aus dem Osten haben wie ein reißender Strom unsere Stadt und mit ihr die Bildungsstätte unserer deutschen Jugend zu überschwemmen, ja geradezu zu usurpieren gewusst. Zu einer armseligen und einflusslosen Minorität sind sie herabgesunken, die noch vor wenigen Jahren die unbestritten maßgebenden Nutznießer, die einzig zu berücksichtigenden Hörer waren. Heute aber, welch anderes Bild! Noch schreiten sie zwar, durch Farben und Bänder geeint, in dem irreführenden Gefühle geschlossener Gemeinschaft als Burschenschafter durch die altehrwürdigen Hallen, wer aber der wahre Herr und Besitzer unserer Universität zu werden beginnt, niemand kann es heute mehr bezweifeln. Da regt sich Groll und Erbitterung in den um Recht und Entfaltung gebrachten jungen Menschen. Sie sehen sich verdrängt und vertrieben allüberall, wo noch ihre älteren Brüder in ungetrübter Selbstverständlichkeit sich daheim fühlten. Von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde wächst die Erbitterung, schwillt das Unrecht bergeshoch empor, bis sie in Ingrimm und Verzweiflung sich rüsten zu abwehrender Tat. Nun aber setzt das geistige Jiu-Jitsu ein, wie wir es oben beschrieben haben, und die Abkommandierten beginnen ihres fluchwürdigen Amtes zu walten. Von ihnen aufgehetzt und zum unsinnigsten aller Streiche angetrieben, verwandeln die deutschen Studenten ihr unbestreitbares Recht auf Befreiung und Selbsthilfe in das wüste und sinnlose Unrecht eines weithin sichtbaren Gewaltaktes.